Hi, hallo, willkommen zum Knackpunkt Nummer 16. Heute mal mit dabei haben wir Marek, die unendliche Kante, Ansgar, alias Krakel, der ungefragt im Internet rumläuft, und mit mir, dem wahren Chef vom Knackpunkt, den ich jetzt den Sven erschlagen habe und ihn zurück in die dunklen Tiefen geschickt habe. Das ist garantiert in meinem Keller. Mhm. So, Leute, wieder mal ein ereignisloser Abend, den wir leider nicht damit verbringen, irgendwie uns zu besaufen und Weib aufzureißen. Also versuchen doch wenigstens den Besaufen-Teil zu erfüllen. Was trinkt ihr denn? Ich habe noch ergattert von meinem Vater und lange im Kühlschrank aufbewahrt. Oh. Mein Lieblingsbier. Vodka Strong. Man sieht es nicht, weil du dieses, weißt du, da unten. Das ist besser. Wenn ihr uns bezahlen wollt, wir haben immer gerne Zeit für Werbung. Unwahrscheinlich der aus Polen, aber hey. Wir packen einen Link zu PayPal oder zu einer Donation-Box oder so in die Description. So. Jetzt ist es ja neben der... Das ist gut. Das geht. Ja, und gleich ist es leer. Und du, Ansgar, was trinkst du denn? Ich bin auch mal so frei. Pepsi Max Cherry. Da. All diese Leute, die keinen Alkohol trinken. Du hast das Konzept von Besaufen noch nicht ganz verstanden. Hey, Zuckersucht, Alkoholsucht, wo ist der scheiß Unterschied? Es ist der Subtext, dass er heute seine Cherry loswerden will. Oh, Cherry Boy. Ja, genau, ich bin nur hier, um mich abschleppen zu lassen. Da bin ich hier. So, dann gehen wir gibt mal heute. Ah ja, okay. Oh, ich soll ich würfeln? Na. Oh, es ist eine 4. Es ist eine 4. Und das heißt, ich habe es richtig geraten. Runter sind wir auf Nummer 4. Naja. Warum liegt da ist das ein Nerf-Teil da? Ja, das ist aus wie ein Magazin. Modden. Wir haben heute Pitburger. Madden NFL. Oh. Deine Biere sind nicht mehr so besonders wie vorher. Hallo, das steht zwischen Tyskie, Twitche, Tyskie und Beckslager, Beckslager. Ich habe halt einfach nur Pech mit dem Bier. Ich weiß nicht, was es ist. Dann genießen wir mal ein paar Öffnungsgeräusche. Ja. Prost. Prost. Tschüss. Und ich muss sagen, mit Bitburger, es ist wirklich was Besonderes, aber es ist nicht schlecht. Na, Bier ist Bier. Aber das ist besonderes Bier. Du Glücklicher. Mhm. Special Snow. Fuck you. Tja, aber dann können wir ja mal mit Themen und so anfangen. Und ich hatte eins, was wir vielleicht durchnehmen sollten, solange wir noch ein kleines bisschen, ernster beim Mann sind und so. Ernster? Oh. Ja, ich habe ein ernstes, was mit einer gesetzlichen Lücke und Notlage und so etwas zu tun hat. Habt ihr was mitbekommen mit ein paar neuen Gesetzen, die in Österreich erlassen werden sollen? Besonders zum Rauchen. Rauchen? Also ich weiß, dass Österreich die Grenzen schließen möchte wegen Flüchtlinge, aber rauchen? Ist das irgendwas mit Kiffen? Nein. Es geht trotzdem um Nikotin, Zigaretten. Ja, schlecht für uns, aber wer es will, der sollte es eigentlich machen dürfen. Wir sind ja freie Länder in der EU und so. Aha. Und Österreich will das jetzt. Wir wollen das Gift auswählen, mit dem wir uns umbringen wollen. Es ist mehr die ganze Förmlichkeit, es ist die Sache, weil stellt euch vor, EU hat was man Vorschriften gemacht und das muss natürlich dann in den einzelnen Ländern dann auch als Gesetze umgesetzt werden. Mhm. Und dazu gehört ja das Ganze mit, ja, wie groß müssen die Fotos auf den Packungen sein, in welcher Schriftart müssen diese Sachen sein, mit welcher Farbe, mit welcher Schriftgröße und so, ja. Und bei der Übersetzung von Englisch auf Österreichisch-Deutsch haben sie es hingekriegt, Helvetica falsch zu schreiben. Boah. Statt mit C haben sie es mit K geschrieben. Das war jetzt so ein Knüller, dass es mich aus meiner Kamera wieder gehauen hat. Sekunde. Ah, da bin ich wieder. Ja, weil, stellt euch das vor. Und jetzt ist das Problem, dass irgendwie die Opposition wollte bloß, dass das wieder korrigiert wird und die anderen dann dagegen waren. Das heißt, jetzt steht es so drin, aber es gibt diese Schriftart nicht. Also haben die als Protest diese Schriftart eine eigene gemacht, die einfach unglaublich hässlich sein soll, die dann Helvetica mit K ist. Ja. Das alleine definiert alles, was ich an der Politik hasse. Ja, das Schöne ist, Und da der Bürokratie. ursprüngliche Fehler bereits in der EU-Übersetzung aufgetreten ist, hat es die falsche Schriftart auch in Deutschland in die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie der Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse geschafft. Ja, auf die Tabakindustrie. Wir brauchen Helvetica mit K. Die Armschweine. Entschuldigt mein Schlürfen. Ist okay, gestürft schmeckt alles besser. Aber das ist so eine Sache, ich meine, es kommt manchmal ein bisschen doof rüber, dass ich halt Sachen nur auf Englisch oder so etwas haben möchte. Aber Übersetzungsfehler passieren und die passieren zu häufig, als dass es nicht wäre. Deswegen können wir nicht einfach dazu bleiben, dass Leute, die dazu fähig sind, einfach beim Originalmaterial bleiben. Ich meine, jetzt Gesetze geht's nicht gut, aber bei anderen Sachen. Ich denke, es geht ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus, Die, diese Dinge auch in unserer Sprache zu haben. also die, ich finde ich find die Tatsache, dass es überhaupt zu einem Übersetzungsfehler gekommen ist, lächerlich genug. Also es ist mehr ein Schreibfehler, aber dass der wirklich durch mehrere Instanzen gegangen ist und keinem das aufgefallen ist. Man sollte doch eigentlich meinen, jemand, der den Fehler gemacht hat, müsste das doch eigentlich bemerkt haben an irgendeinem Punkt, um das sofort zu korrigieren, bevor da eine große Kiste draus wird. Eben wie Marek schon sagte, man sollte so ein Fehler hätte eigentlich gar nicht auftauchen dürfen Nico, überhaupt in der Serie. wenn es ein Schreibfehler war, dann die Tatsache, dass es durchgekommen ist, ohne dass es irgendein Schwein gestört hat, sollte doch dann darauf hinweisen, wie unwichtig das eigentlich ist. Ja, das Problem ist aber, das ist ja in dem Text, der genau definiert, wie muss das Zeug geschrieben sein. Das heißt, wenn du einfach eine unglaublich unleserliche Schriftart auf die Zigarettenpackung plötzlich packen würden, wäre das ja theoretisch weniger Abschreckung. Also würdest du natürlich eine grässliche wählen, die du dann Helvetica nennst, mit K. Ja. Nein, ich weiß ja nicht, wie schwer es ist, ein Gesetz wieder zu korrigieren, vor allem wenn es eine sinnvolle Korrektur ist und nicht eine, die irgendwo von irgendjemandem erstmal dann pro oder contra durchgewunken werden muss. Also hier steht in dem Artikel von FutureZone.at, dass es der Änderungsantrag wurde abgelehnt. Oh, okay. Es ist halt, dann kam das ganze politische Scheiß rein Okay, und ja, jetzt verstehe ich das auch. Okay, ja. Politik. Ja, also Fehler eingestehen können Politiker ziemlich schlecht. Weißt du, was das Coole an Gesetzen ist? Wir halten uns nicht dran. Psst, was sagst du? Nein. Was ich letztens gehört habe, beziehungsweise gesehen habe, ist, dass es einen Anwalt gibt, der eine ganz besondere Sprache beherrscht und die auch gesetzlich vertritt, und zwar Klingonisch. Es gab sogar einen Urheberrechtsstreit um halt die klingonische Sprache, und der Anwalt hat mit klingonischen Zitaten gekontert. Sehr schön. Ich erinnere mich so ein bisschen an dieses alte Star Trek Brettspiel, wo das Video dabei war. Erfahre Beesch. Ja, genau das, genau Beesch, das. du, der Spieler, der gerade an der Reihe ist. Erfahre Beesch. Das Schlimme ist ja, Ich dass bin Beesh geschrieben Prüfer. ist wie BBJ. Aber wir wissen noch alle, was das ist. Klingonisch ist ja eine der Fantasiesprachen, die ja tatsächlich ausgereift genug sind, um als richtige Sprache angewandt werden zu können. Ich meine, das ist so gut, dass man darin halt jetzt mittlerweile einen Anwalt hat und dass man klingonische Ehen schließen kann und es Literatur in der Sprache gibt. Verstehe das denn? Aber war das nicht auch wieder eine dieser Sprachen, die so im Nachhinein erst wirklich ausgefleischt wurden? Ja, im Film, also für die Serie und so weiter, hatten die immer nur Phrasen angefertigt in der Sprache. Erst hinterher hatte, wer auch immer die Sprache erfunden hat, halt dann als Joke ein Wörterbuch rausgebracht, was sich unglaublich gut verkauft hat. Und seitdem hat sich die Sprache richtig entwickelt. Ach, wo wir dabei sind, wir haben ja ein bisschen was zu freuen, dass ja demnächst doch wohl eine neue Star Trek-Serie endlich mal kommt. Was heißt freuen? Ja, was Also, heißt das? wenn irgendwas neu kommt, basierend auf etwas, das es schon seit Ewigkeiten gibt, bin ich immer erst skeptisch. Ja, aber es wird ja nicht sein ein Remake oder so. Es ist ja etwas wie die anderen Star Trek-Serien. Halt ein Teil, den man noch nicht gesehen hat oder der woanders spielt. Weil ich meine, es ist ja. Etwa Voyager? So wie Voyager, willst du mich verarschen? Fuck you, Voyager war gut. Voyager war gut. Ich mochte auch Voyager war Voyager. toll. Es hat keinen Sinn ergeben, aber es war toll. Es war Star Trek, meine Fresse. Aber ich muss auch sagen, weil Irgendwie die Sache kaputt ist. oder ihr? Irgendeiner von uns Ach, muss die. kaputt sein. Hey, komm, wenn du Sci-Fi-Serien magst, waren jetzt die, Nein. hat's jetzt gerade erst vor, ich glaube, einem Jahr wieder gut angefangen, ein paar gute Sci-Fi-Serien zu haben. Davor war ziemlich lange irgendwie leer und Lauter. mau. Alles, was halbwegs Sci-Fi-mäßig war oder das Potenzial dahin, wurde einfach bloß ausgegeben für Comicbuchserien. Es war Manche sind leer gut, oder aber mau. mau, ja. Nee, aber jetzt The Expanse, fuck, wie hieß die andere Serie nochmal, wo die Leute aus der Stasis aufgewacht sind mit Amnesie. Also langsam kommt das wieder. Killjoys war auch okay, das bisschen, was ich mir davor angeguckt hatte. Also es ist schön, dass wieder ein bisschen was Sci-Fi kommt, Hoffnung in die Zukunft. Aber im Vielleicht Grunde hat das zu wünschen wir tun uns mit ja alle den. nur Firefly. Brown Coats forever. Das, ich weiß nicht, ich glaube, wenn es wirklich eine zweite Staffel Firefly gäbe, dann sind wir entweder alle schon zu alt oder es ist einfach nicht mehr dasselbe. Das Problem ist, dass der jetzt mittlerweile in den Comics ziemlich viel gespoilt hat. Weil Plots und Geschichten, die eigentlich erst später in der Serie auftauchen sollten, was es mit dem Shepard auf sich hat und so. Ja. Und natürlich, was in Serenity passiert ist, aber wir wollen das ja nicht spoilen. Aber definitiv eine schöne Serie. Wer mal Ja. nicht nachvollziehen kann, ist, warum sie so verreckt ist. Die Serie ist gut. Ja. Die Serie ist perfekt. Sie bringt uns Geld. Unmengen Geld. Setzt sie ab. Was? Nee, die Was haben ja noch? schon richtig gefuckt ab mit allem anderen. Ja. Von den Gamers-Machern gibt es einen ziemlich guten Rant von dem Richard-Charakter, Der wie Gentleman der. heißen die, glaube ich, als Produktionsgesellschaft. Ja. Aber halt auch in The Gamers 3, glaube ich, was ja so als Serie aufkam, ist einfach bloß ein Ausschnitt, wie der über eine Geek-Messe geht, der PMesse, und sich über Firefly beschwert und an all die Punkten, wo das Problem war, warum das schlimm ist und warum das so ungerecht ist, dass das dann sofort abgesetzt wurde und alles. Ah, das war herrlich. Sonst, ja, ich wollte noch ein Thema, bevor wir anfangen, unernst zu werden. Ich habe noch zwei, wovon Noch eins zwei? weniger ernst ist. Ja, Moment, wir wollten auch noch über den Film reden. Ja, nee, ich war bloß, bevor wir anfangen mit Unfall, ich habe eins, was ziemlich ernst war, weil ich weiß ja von dir, Marek, dass du viele noch Zeitschriften irgendwelche oder so guckst, glaube ich, im Na, Computerbereich, ich weniger. also Zeitschriften weniger, aber halt die ganzen Nachrichten, Heise, Golem und so weiter. Ich hatte mal die CT abonniert, als ich noch Geld hatte. Also. Ach, Hashtag schickt Marek Geld. Das ist nur für meine Bildung. Ja, er kauft sich ganz viele Bild-Zeitungen damit. Ja. Aber fast so gut wie Bild-Zeitung ist hier ein neues Magazin ist rausgekommen. Das hatte ich eigentlich schon letzte Woche dann aber vergessen. Was gedacht ist, der Titel Smart Woman, was ein Technikmagazin sein soll, für Frauen. Ansgar, was ist da so, dass du darüber Das lachen ist, musst? ich weiß nicht, das kommt mir so ein bisschen vor, als wenn es ein einziger großer Fuck-up ist wieder, der jetzt wahrscheinlich einen Riesenskandal ausgelöst hat. Er war nicht riesig, aber es war ein bisschen schlimm, Aber weil ich habe doch ich recht. Ich besser fürchte eher, automatisch dass recht. diese Zeitschrift einfach floppt, weil die Frauen, die sich für IT interessieren, die interessieren sich für den Inhalt und nicht für, keine Ahnung, ich weiß nicht, was diese Zeitschrift so besonders gemacht hatte als andere IT-Zeitschriften. Aber die lesen halt, die lesen. Ja. Stell dir vor, was würden Kerle aus den 1950ern in Amerika versuchen, einer Frau für sie ein Technikmagazin zu machen. So kommt es rüber. Von dem ersten Ausgabe vorne drauf. Fit in den Sommer. Mit diesen Apps macht Training wieder Spaß. Ja, aber das ist Inhalt, den findest du doch auch in jeder anderen ganz Wo normalen sind die Zeitschrift. Fotos Keine hin? Ahnung, das könntest du auch in Women's Care finden. Das ist nicht unbedingt Ja, aber das sind halt auch diese herunterredenden Ja, eben. Klatschzeitungen und nicht Smart Woman. Ich wette, 90% des Staffs, die dieses Magazin herausbringen, sind Kerle. Kerle, die ein Vermutlich. Magazin für Frauen machen. Und da natürlich nur die Inhalte drin haben, wie sie als sexistische Männer denken, Frauen interessieren. Ach, Also so kommt das Ganze rüber. nee, So wirkt es die zumindest. Sache ist klar, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass es wenig Frauen in der IT gibt, aber das liegt nicht daran, dass die Inhalte nur für Frauen, also ausnahmslos nur für Männer, meine ich, ausnahmslos nur für Männer irgendwie generiert sind, weil technische Themen sind allgemein interessant, das ist egal, ob welches Geschlecht du hast. Ja, darauf hätte ich auch anspielen wollen. Also technische, also Frauen-Geeks werden auch genauso alle anderen Zeitschriften interessant finden wegen des Inhalts, und nicht, weil die irgendwie besonders weiblich betont sind. IT-News ist Ja, ein aber Geschlechtswort. jetzt die Schrift neu rauszubringen, sagt ja, ah, die anderen sind eigentlich für Männer gedacht. Hier haben wir das, was für Frauen ist. Hier haben wir diese schöne App, wo du kaufen kannst, deine Klamotten und Schuhe und oh, wie du deine Schuhe haushältst und deine Diäten Ja. 50 dir helfen und wie man Ja. Rezepte zusammenhält und so. Ja. Es ist also ein Fuck-up-Magazin. Sie haben verschissen. Ziemlich. Ich meine, vielleicht ist der Inhalt okay, ich Ich möchte nicht ins rechne dem Wort zumindest überzogen auch nicht gehen, aber dauerhaften Erfolg bei. es ist einfach so unglücklich, wenn andere Politiker am Reden sind mit, dass Sexismus verboten werden muss. Und dann siehst du sowas und dann, wie zum Teufel willst du Sexismus verbieten, wenn Ja. das so breit ist, verlege kein Problem damit sehen. Freie Das Marktwirtschaft, kannst rausbringen, Ganze was du ist willst. sowieso für den Arsch, allein wegen, jeder kann sich ja wegen völlig anderer Dinge irgendwie beeinträchtigt fühlen, und versuch's mal allen recht zu machen, das funktioniert ja gar nicht. Nee, es ist ja egal, was du machst. Sobald du es öffentlich aussprichst, gibt es irgendwen in der Menge, der getriggert wird und dann total ausflippt deswegen. Ja, ich meine, Beschissenes Magazin gemacht von beschissenen Leuten. vielleicht, wenn das so rüberkommt. Wir sind keine Ärztebeleidigung, wir machen bloß humoristisch, bitte verklagt uns nicht, wir haben kein Geld. Wir reden über halbgare Sachen mit halbgarem Wissen. Hashtag gibt uns Geld. Können wir jetzt eben aufhören mit so einem Scheiß? Haben wir das Was? wirklich nötig, dass Müssen wir wir Geld kriegen? Hallo? jeder Die dafür. wir wollen unsere Passenz auch verdienen, die wir damit kriegen. Wir kriegen damit kein Geld. Wir haben einen schon. Wie YouTube hat mir gesagt, geschätzt, 1 Cent verdient. Siehste? Ja, okay. Jedenfalls, okay, wir verdienen wenig bis gar kein Geld damit, aber worauf wollen wir eigentlich hinaus? Jetzt habe ich den scheiß Faden verloren. Gib uns Geld, Hashtag. Ah nee, niemand wird uns verklagen, weil, Wird nichts haben. ja, erstens bei uns ist nichts zu holen und zweitens, wenn man uns 5 Minuten zuhört, weiß man, dass man uns, wenn wir hier online sind, jetzt so als Gruppe, dass man uns nicht wirklich ernst nehmen kann. Zumindest die halbe Zeit, die meiste Zeit. Das zum Beispiel jetzt gerade war ernst, aber ich finde selber raus, ist okay. War nett. Okay. Vielleicht sollten wir einfach das kurz abbrechen. Marek, was hast du denn als nettes Thema? Ich habe noch ein Thema, was vielleicht einem zu bedenken geben sollte. Und zwar habt ihr zufällig in letzter Zeit mitbekommen, warum in Belgien vermehrt Jodtabletten ausgegeben werden? Nein. Geburtenrate zu unterbinden oder zu erhöhen? Weil deren Nein, andere das ist Jodrate nicht, aktiv das ist? ist, du liegst damit gar nicht so falsch. Nein, es ist eine Präventivmaßnahme. Es ist Vorbereitung für den schlimmsten Fall. Denn in Belgien sind die Atommeiler in einem verdammt beschissenen Zustand und die Leute sehen es irgendwie nicht ein, die Dinge abzuschalten. Und weil diese Schrottatommeiler halt im Betrieb bleiben müssen, aus irgendeinem Grund, vergibt die Regierung jetzt Jodtabletten für alle im Umkreis von bis zu 100 Kilometer der Atommeiler. Weil für Sind wir den, das nicht? ja, zumindest die, zumindest von dem Atommeiler, der an der Grenze steht zu Aachen, und also belgische Grenze zu Aachen und so weiter, in der Nähe vergibt mittlerweile auch Deutschland Jodtabletten schon. Also Leute, wenn ihr Jodtabletten angeboten kriegt von einem Dann Vertreter solltet auf ihr der vielleicht Straße. einen Umzug in Erwägung ziehen. Wenn es nicht schon zu spät ist. Aber wenigstens ist es Das Schlimmste ist auch, stromgünstig. Jodtabletten sind nicht ausreichend vorhanden, weil in dem großen Maße hat noch keiner darüber nachgedacht, Jodtabletten zu verkaufen oder zu verschenken. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu ernst für meinen Geschmack heute Abend, aber Ich glaube, ja, ja. das war das eine ernste Thema von mir. Verschenken können sie es so, die Dinge bringen sowieso nichts. Und umziehen wird wahrscheinlich auch nichts bringen, weil solche Atommeiler gibt es überall. Ja, aber ob die gut gewartet sind oder nicht, das ist der Unterschied, Ansgar. Das ist der Unterschied Ja, zwischen weiß man's? Tschernobyl und Weiß sonst man's? was. Man kann es ja nie wissen. Aber bei denen weiß man es, dass sie schle im schlechten Zustand sind. Naja, man könnte es wissen. Ich habe Wie viel gehört, in kostet. Fukushima sind Wohnungen gerade ganz Nee, günstig. kann einfach mal gucken, was ein Geigerzähler kostet oder so. Wäre vielleicht mal nötig. Oder gibt es eine Geigerzähler-App? Ich meine, vielleicht müssen wir einfach nur genug Bananen essen und werden irgendwann dann langsam immun gegen Strahlung, weil Bananen haben ja auch eine leichte Strahlung. Fallout, wir kommen! 2077 geht's los. Oh, das heißt, wir müssen auch die ganze Swing-Musik kaufen, downgraden unsere Handys auf große Armgeräte, Tonbänder wieder benutzen. Ich meine, mittlerweile gibt es ja diese Props, die du dir umschnallen kannst und so. Die hat Bethesda ja vorsorglich schon mal für die Collector's Edition anfertigen lassen. Und viel zu wenige und alle Leute wollten die bloß. Wenn sie die ohne das Spiel halt nochmal auf den Markt schmeißen würden, würden die wahrscheinlich nochmal Geld damit kriegen. Ja, sicher. Die haben doch irgendwie, ich glaube, ein Scherzvideo gemacht damit, dass jetzt, wir haben den neuen Pip-Boy rausgebracht und wir haben gelernt und haben jetzt den Bildschirm gemacht, Ja, dass der genau. senkrechter ist oder So ein so. Video, dass das wirklich so gemacht ist, als wenn es Vault-Tec als Firma wirklich gäbe, die da dran Und als ob gearbeitet das hat. Apple Das ist doch wäre. perfekte Ja, Marketing. Das ist, wahrscheinlich kommt das noch irgendwie. Das haben Videos nur gemacht, weil sie die Dinger massentauglich machen wollen. Weil jeder, der interessant war Fallout es dann, aber. mag will und nicht die Collector's Edition hat, würde sich das Ding vielleicht kaufen. Vielleicht. Wäre aber lustig. Oder Bethesda macht eine Tochterfirma auf und nennt die einfach Vault-Tec. Ja. Naja, Rechte Aber müssen sie gesichert haben. apropos lustige technische Entwicklungen. Oh Nein, nein. da kommen wir zu meinem letzten Thema. Verdammt, ich wollte mit Vault überleiten, aber ist okay, mach mal. Ah, oh, tut mir leid. Ja, mach Aber zu ruhig jetzt. spät. Nee, ich finde vielleicht was Neues. So, das könnte vielleicht die ganzen nerdigen Bastler unter uns ansprechen. Kennt Also dich. jemand? Also jeden von uns. Ja, mehr oder weniger. Okay. Vielleicht ist der Typ ja schon allein ein Begriff. Es ist ein britischer Bastler namens Colin Firth. Nope, kenne ich nicht. Der hat sich die Frage gestellt, wie bringt man ein Motorrad in die Luft? Okay. Also zum Fliegen oder in die Luft jagen? Fliegen. Als Helikopter? Ergo, wie viele Propeller bräuchte man, um ein motorradähnliches Fahrzeug zu bauen, mit dem man durch die Luft fliegen kann? Sechs. Zwei. Zwei nur. Ja. Aber sonst zwei, aber Zwei sehr gut. große Propeller. Ja. So, ein vorne, ein hinten. Und das Bild sieht spektakulär aus. Aber der hat im Grunde ein Hoverbike gebastelt. Also, Okay, cool. hat er oben und unten einen Propeller oder hinten Nee, und vorne? wie ein Motorrad, vorne und also hinten und vorne. Sind die Aber waagerecht am rotieren oder? ja, die sind waagerecht am Rotieren, ja. Also sieht das ein Die bisschen aus pusten wie so dich in die Bentleys oder Luft. Du so. neigst dich und fährst halt dann vorwärts. Interessant, weil eigentlich Motorräder produzieren für das Gewicht verdammt viel PS und Umdrehung. Und wenn du Ja, das so anguckst. das Ding ist ja auch nicht wirklich ein Motorrad. Es ist aber halt ein Gestell, was ein Motorrad nachempfunden ist, ein bisschen. Also es ist eigentlich wirklich nur so ein sehr, sehr leichtes Metallgerüst mit zwei großen Ringen. Einen hinten, einen vorne mit zwei waagerechten großen Propellern, die einen in die Luft bringen können. Ja, weil ich hatte bloß gedacht an, es gibt doch diese Ultraleichtflugzeuge, die sind ja auch eigentlich bloß ein Rasenmähermotor oder so am Rücken und die schaffen es auch, einen gut in die Luft zu bringen. Also ist es nicht so viel nötig für bloß das Gewicht eines Menschen. Stelle Ist mir halt nur gerade die Frage, wie vor. stabil das Ding tatsächlich sein kann. Ich habe mir jetzt noch kein richtiges Videomaterial angesehen. Ich sehe nur Bilder davon. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Aber weil es ja nur zwei Propeller sind, hast du ja eigentlich ein großes Problem mit dem Balancing, wenn du dich irgendwie aus Versehen zu sehr in die Kurve neigst oder so. Ja, aber es sind Propeller, das heißt, du hast die ganzen Zentrifugalkräfte, die ja auch dafür sorgen für Stabilität. Aber ob du auch Menschen wie mir helfen? Ich zum Beispiel bin jemand, der, wenn er jetzt nur mal als Beispiel Fahrrad fährt, sich gerne ein bisschen auf dem Rad verbiegt, um ohne anzuhalten, den Dynamo anzumachen. Was ist, wenn du das jetzt bei so einem Ding probierst? Oder du vorne Dann überfällst, weil, keine Ahnung, irgendwas. weiß ich nicht. Tough times, ne? Ja. Ich würde das so gerne sehen, wie du dir versuchst, den verdammten Dynamo anzumachen an einem Helikopterpropeller und dann zwei Ergebnisse. Entweder deine Hand kommt rein und wird abgehackt, Ja. oder du schaffst es, den Dynamo anzumachen und dadurch wird es langsamer und schwerer und du stürzt ab. Aber du leuchtest. Ja, alle Ja. sehen, wie du fällst. Das von ihm sogenannte Hoverbike hat aber halt noch den Haken, dass es einen Motor pro Propeller gibt und das sind zwei Benzinmotoren. Die Dinger sind ein wenig laut. Ja, Motorräder auch schon das Problem. Sind die viel lauter als ein Motorrad? Diesel? Ich rate mal, weil Ja, auch. das sind zwei ziemlich große Propeller, die in einer hohen RPM fahren und zwei Motoren, die dabei tuckern. Ja, aber Wenn du guckst, wenn du ein richtig Und der großtouriges Schalter Motorrad breitet anguckst. besser, wenn du halt ein bisschen in der Luft bist, ne? Ja, okay, ja, das, nee. Also mir geht es weniger gerade um die Verbreitung, mir geht es mehr um die Geräusche, wenn du selber da drauf sitzt. Ein Motorrad ist was verdammt Lautes, aber wie wir das ja bei Butters gesehen haben, ist das ja der Punkt teilweise. Gott, ich mag South Park. Oh, das Ding ist fürchterlich laut. Was hast du gesagt? Ich habe mal kurz ein Video reingeschaltet, wo er dann auf dem Ding sitzt. Das Ding ist ziemlich laut. Aber sonst von fürchterlich, aber bloß dazu Aber witzig hey, eigentlich, was? es ist ziemlich cool, finde ich. Oder hast du jetzt eine schöne Überleitung, Ansgar? Da kannst du auch. Ja, apropos auf dem Ding sitzen. Aha, Gut aha. verwandelt. Nein. Ja, Pfosten, Pfosten. Ich weiß nicht, wie sehr sie im deutschen Raum bekannt ist, aber also zumindest ich glaube, im kanadischen und amerikanischen Raum kennen sie viele Streamer oder Twitch-Zuschauer. Lia May, eine Livestreamerin, die ist für einen Monat gesperrt worden, weil Oh, aus ja. Versehen während einer Live-Übertragung sie sich wohl in eine recht ungünstige Position gesetzt Und hat, sie trägt Shorts. sie trug Shorts und man konnte Also ein so, wenig so von ihr richtig, richtig, sehen. richtig, richtig kurze, richtig, richtig, richtig kurze Shorts. Sehr Ja. schlabbrige kurze Shorts. Ja. Und Die hat aber das hat. sowieso, die hat sowieso auch einen richtigen Knüller auf einen ihrer Streams losgelassen. Und zwar hatte sie gesagt, dass. Weil die hatten ja eine Aktion gehabt, wo sie Geld gesammelt haben für, ich glaube, Kinder mit hier verschiedenen mit Krebs halt. Und sie hatte dann während einer des Streams gesagt, dass diese Kinder dazu verdammt sind zu sterben. They're meant to die, hatte sie so auf dem Warte. Stream gesagt. Oh, tut mir leid, aber da kommt die deutsche Übersetzung nicht ran. They are meant to die. Ja, Sie sind dazu bestimmt sie zu sind sterben. dazu bestimmt zu sterben. Und Verdammt, okay, wäre noch normal. Ja, ja. bestimmt. Oh. Also, da kriegst du erst so richtig, richtig das gute Gefühl. Vor allem, dann sagt sie auch noch, ja, ich bin Biologie, keine Ahnung, Major oder so, also hier hat einen Abschluss und so. Und ihr müsst euch ja keine hier, Hoffnungen machen. also nicht nur eine Hoffnung, ihr müsst euch keine Illusionen machen. Diese Kinder sind dazu bestimmt zu sterben. Und als sie das gemerkt hat, was sie gesagt hat, hat sie das versucht, sofort irgendwie gegenzulenken, von wegen so, ich meine, sie meint das nicht böse und so etc., aber der Chat war sofort explodiert. Vielen Dank, Gott. dass du meinen Beitrag geklaut hast. Also war Tut mir Pussy leid. zeigen Ihre Antwort darauf, dass bitte verlasst mich nicht, ihr könnt vielleicht was sehen oder. Na, ich denke, das mit der Mit mit dem dem Captain. Ausrutsch, mit dem Ausrutscher war wahrscheinlich der springende Punkt, weshalb sie dann erst gesperrt wurde. Ja. Ja, warte, lasst mich kurz mal meine Shorts hier. Ja. Nein. Und dann hat es natürlich dann richtig Beef mit dem Organisator oder wem auch immer da gehabt und sich aufgeregt von wegen so, ja, was ist jetzt mit dem ganzen Geld und so, was ich normalerweise verdienen würde? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Ich hab das nur überflogen. Aber da hatte der Typ zu ihr dann auch gesagt, so, ja, das spenden wir einfach dem Krankenhaus, für den die Spenden damals gesammelt wurden, wegen der krebskranken Kinder. Ja, wofür das auch gedacht ist. Boah. Ja. Also Boah. jede Menge Drama, Baby. Okay, das hat dann jetzt auch gecovert, was ich vorhatte. Kann ich das schließen? Brauche ich nicht mehr. Tut mir leid. Also, wenn ihr einen anderen Streamer sucht, wir könnten streamen. Ja, Und wir streamen auch ab und zu. also wir haben Aber kein keine Geld. Pussys, um die zu zeigen. Nein, wir haben nur Bärte. Die meisten von uns zumindest. Hey, ich bin schon rasiert. Aber sonst für vielleicht ein bisschen mehr von Krebskindern, dann ein bisschen fröhlicher kommen. Ich meine, meine Güte, ihr seid heute so down. Trink mehr. Ansgar, du musst dir verdammt nochmal endlich Alkohol besorgen und nicht einfach bloß deinen Zuckerschock. Nee, Angelo ist gar nicht hier. Was redest du von Zucker? Ja, hat er ja verpasst. Er hätte sich auch über ausgerutschte Vaginas und krebskranke Kinder lustig machen können. Nein, das hat er verpasst. Ja, stattdessen hat er vielleicht echte Nein. Vaginas, wer weiß. So, aber ich hatte ein Thema, was einfach bloß, ich mag die Seite Cracked und ich gucke mir da haufenweise Shit an und da sind teilweise so schlimme Themen und einfach bloß a dispute between construction companies in Xintang, China, resulted in a dangerous street brawl involving heavy equipment. Okay. Also, Dings, Bauarbeiter haben sich geprügelt, oder was? Nein. Also, ja, sie haben eine Gangschlägerei gehabt. Mit Baggern? Das ist fucking geil. Das will ich als Computerspiel haben. China, hört ihr das? Alter, das ist mal Heavy Metal. Meister am Baggern. Ja, wirklich. Krasser Scheiße, ja. Sieht aber Sonnenbrillen aus. Und dann ich mal wieder an. Ja, verdammt. Ich meine, wer würde da gewinnen bei verdammten Bauarbeiten? Also Bagger gegen Bagger sieht ja noch ziemlich einfach aus. Kran? Ich weiß nicht, Presslufthammer? Presslufthammer. Abrissbirne. Ja, der Schwung könnte gegen normale Leute ein bisschen zu langsam sein vielleicht. Und dann rennen die einfach bloß in deinen also in deine Führerhäuschen und dann hauen sie dich kaputt. Hm. Ja, oder wären hier echte Kämpfe im Bau. Yeah! Oh, das wäre so toll, wenn die halt auch noch eine Live-Action, also eine fuck, eine Scheiß-Serie dazu machen würden. So, ja, heute sind wir mit der Xintang-Baufirma unterwegs und oh mein Gott, nein, sie haben unsere Baustelle weggenommen. Ich finde, die sollen daraus irgendwie einen coolen Sport machen, wie oben in der Baggerschaufel sitzen und mit einer Lanze tjosten. Oh, sowas kannst du aber auch bloß in China machen. Mit Stahlträgern, die Bagger aufhören. Mit Stahlträgern. Wobei ich fände aber auch, Christian, jetzt die Idee einer Fake-Reality-Show ziemlich lustig, wo dann die Videoleute begleiten die Baufirma und plötzlich kommt einer an und so, oh nein, das ist diese konkurrierende Baufirma, und dann kriegen die voll den Beef auf offener Straße. Und dann pöbeln die sich erstmal an und dann werden die Bagger geholt. Ja. Aber vorher dann sind das noch bloß die kleineren Gangster, die dann mit Presslufthammern oder so dann losgehen. Oder oh mein Gott, die Dampfwalze. Oh, lauf, lauf! Ich muss dann an die Szenen aus Austin Powers denken, wo sie auf der Walze sitzen und der eine Wachmann sitzt dann so, nein, nein, und die anderen rufen immer, geh da weg, geh da weg, geh weg. Und dann rufen die bei der Witwe an, ja, hallo, ja, mein Mann ist, ja, mein Mann arbeitet in der geheimen Organisation von Dr. Evil. Er ist was? Ja, ein schöner Film. Sehr lustig. Ja, auch wenn es ein bisschen her ist, dass ich den gesehen habe, weil einfach so diesem... Ich kann mich auch nicht an alles erinnern, aber nur diese Schlüsselszenen sind halt... Oh, Shagadelic. Ganzen Films. Behave. Shagadelic. Oh, schön. It's a hard knock life for us. So, aber dann sind wir mit den Themen ja durch, oder? Nicht ganz. Eine Sache habe ich noch. Erzähl. Ich habe jetzt keine schöne Überleitung, aber es ist auch kein wirkliches Thema. Ich habe es gefunden auf Spieletipps, ein so aus deren Kategorie Special. Wir kriegen kein Geld von Spieletipps.de. Nein, darum habe ich auch nicht... Kein Geld gesagt. Von niemandem. Noch nicht. Kommt noch, Leute. Eines Tages haben wir auch Geld. Jedenfalls ein Special... 10 Dinge, die echte Zocker zur Weißglut bringen. Und ich habe mir jetzt nur die ersten 3 Punkte angeguckt und habe gedacht, okay, das nehme ich mit in die... Und schäumst du schon? Nee, noch nicht. Das nehme ich mit in die Konferenz hier und guck mal, wie wir uns ja, ich denke mal, als... Wie schreiben Sie es? Nein, als echte ich Zocker? Bezeichne mich nicht als Gamer oder als Zocker. Nee. Ich bin Computerspielenthusiast. Nein, ja, du bist TF2-Superleiter. Darum habe ich gedacht, bringe ich das mal mit ein, um mal zu gucken, wie wir als echte Zocker da drauf reagieren werden. Ich kenne nicht alle Punkte, aber also ich bin mal gespannt. Ist ein Punkt, wenn ich zu oft Shift drücke, rastet das ein. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Wir können ja versuchen, vorher zu sagen. Na, Shift ist ein halbwegs guter Einwand, aber das hast du heute eigentlich gar nicht mehr bei irgendwelchen Spielen. Nee, also wenn du ja dreimal hintereinander drückst, das Windows irgendwie, möchten sie Shift einrufen. Ja, ich weiß, das ist die Eingabehilfe-Geschichten da, dass du, wenn du Probleme hast, Tastenkombis mit Shift zu machen. Klar. Oder allgemein, dass die Windows-Taste zwischen Steuerung und Alt ist und dann alles am Arsch macht. Wir schauen mal. Also ich weiß nicht, es geht ja eher nicht eher ums ums Spielen. Das, was okay, nur mal zu wenig drücken. So, also ich glaube, es hat weniger was mit Tastaturen oder so zu tun. Weiß ich auch nicht. Was hast du mal erzählen? Es geht, ja, das ist schon mal lustig. Es fängt mit Nummer 1 an. Ach so. Okay, erster Punkt, wenn jemand einem Starter-Pokémon eine VM beibringt. Wirklich, das ist so ein Problem. Das ist nicht unbedingt Weißglut. Also es steht eine 1 vor, aber ich glaube, das soll Nummer 10 sein. Was war nochmal VM? Das sind die... die versteckten Maschinen. Die versteckten Maschinen, die du brauchst, wie Zerschneider oder Surfer. Ah, okay, also war es HM, weil ich habe die meisten bloß auf Englisch. Ja, die Hidden Machine. Und das andere war, keine Ahnung. Das sind diese unbedingt VMs, die du haben musst, weil du nicht drum herum kommst, sie irgendwo in der Spielwelt zu benutzen, was ich übrigens total beschissen finde. Oh, wird da etwa jemand salty? Aber nicht wegen dem Thema von dir. Ach so. Okay. Ich hab da nicht so viel Problem mit. Ich meine, Zerschneider ist immer noch eine recht gute Fähigkeit. Die Problematik daraus, dass die VMs wohl irgendwie schwächer sind als die technischen Maschinen, die du nur einmal VMs, die kannst. VMs sind im Durchschnitt nicht so gute Attacken und vor allem nicht kaum welche davon brauchst du wirklich oft. Das Problem ist, dass HMs in den ersten, also versteckte Maschinen in den ersten Spielen man nicht die Skills überschreiben konnte. Das ist das Problem. Ja, aber trotzdem, die Attacken, dass du die Attacken haben musst, ist nervig, fand ich schon immer. Ja, aber mittlerweile kannst du die überschreiben, oder? Ja, du kannst die überschreiben, aber was machst du dann, wenn du sie wieder brauchst? Ja, mittlerweile hast du dann irgendwie ein Wegwerf-Pokémon. Ja, und dann hast du ein Pokémon weniger, was du ja vernünftig benutzen kannst, weil es als Wegwerf-Pokémon designiert ist. Finde ich doof. War Pokémon so hart? Nein, das stoppt ja einen nicht davon, das Spiel zu schaffen. Aber ich fand's trotzdem nervig. Vor allem, ich hatte dann irgendwann mal eine Pokémon-Nachmache im RPG-Maker gespielt, eine richtig, richtig gute Nachmache. Die hatte das damals gelöst darüber, dass du die VMs später durch Items ersetzen konntest, die du einfach mit dir führen konntest. Du benutzt die Items und führst den VM-Effekt dann aus. Aber die findest du erst später, wenn du dann halt schon diese VM nicht erst jetzt, also vor allem auch die den Orden nicht brauchst. Nicht, also, oder schon hast. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte ein größeres Problem damit, dass bei den späteren Spielen man nicht Missing Go haben kann. Ja. Okay, dann zweiter Punkt. Wenn jemand den Nintendo-Helden mit der grünen Kapuze nicht Link, sondern Zelda nennt. Ich habe wortwörtlich vorgelesen. Ja. Ist mir nie passiert. Nee, ich habe ihn meistens immer Du Arsch genannt oder so. Das macht die Dialoge interessanter. Danke, dass du mich gerettet hast, Du Arsch. Ja, aber ich bin Du Arsch? Nee. Link spricht niemals von sich, das ist das Problem. Also das macht's einfach. Sollte nicht der Punkt schon... Vielleicht vertue ich mich da auch und oute mich jetzt als nicht Videospiel-Enthusiast. Sollte nicht Link eine Mütze tragen und keine grüne Kapuze? Also es ist eigentlich eine Mütze, schon, ja. Ist das nicht schon der Punkt, wo man eigentlich einhaken müsste und sagen müsste, Moment, jetzt aber stopp. Außerdem, es gibt 4 Links, doch, nach dem... Und es gibt mittlerweile einen weiblichen Link, genau. Und alle tragen Mützen und keine Kapuzen. Das regt mich jetzt echt näher auf, dass Spiele tippst, da ankommt und sagt... Also das klingt nach schlechter Übersetzung aus dem Englischen. Eventuell. Ja. Oh, wir haben aber diese 10-Punkte-Liste auf Horden. Kein Weißglut-Material, finde ich. Ja, dann also Punkt 3 haben sie nicht benannt. Das ist einfach zwischen Punkt 2 und Punkt 3 taucht jetzt auf ein MOBA-Team mit 5 Carries. Hab Schlimmeres gesehen. Das hängt davon ab, in welchem Kontext das auftaucht. In einem Ranked-Match vielleicht, ja, dann wäre das ein Weißglut, dann wäre das wenig ärgerlich. Theoretisch haben sie es ohne Zahl gelassen, weil im Endeffekt kannst du es auf alle Spiele mit Teammechaniken lenken. Ja, ein wenn alle... Ein basiertes Spiel mit 5-mal der gleichen Klassifizierung einer Figur. Hey, komm, nur Maddox kann witzig sein, wenn die eine verdammte Überkette machen. Oh, shit, ja. Aber 5 Sniper... Ja, also, kann cool sein. 5 Sniper, stehst du da? Okay, reden wir mal nicht davon. Okay, lass mir den Punkt einfach mal weg, weiter. Punkt 3, auf einer fremden Konsole spielen. Kenne ich nicht. Auf einer fremden Konsole spielen und die Tasten nicht kennen. Da haben sie ein Bild dazu, da steht drücke X. Bei der Xbox ist X links, bei der PC ist X unten. Ja. Bei GameCube ist das, glaube ich, oder weiß ich nicht. Wen interessiert, die Konsole spielt keiner. Die X-Taste ist bei allen Konsolen überall woanders. Ja. Aber dann ist die Taste auch, nehmen wir an, das ist ein Multiplattform-Spiel, was dann auf allen Konsolen gespielt wird, dann legen die das trotzdem immer auf dieselbe Taste, nur dann ist es halt da die X-Taste, da die Viereck-Taste und da die keine Ahnung-Taste. Aber Nee, aber die trotzdem, Position bleibt die gleiche, weshalb es familiär bleibt. nicht wirklich, weil ich habe Probleme zum Beispiel in manchen Sachen wie leider funktionieren ja verdammt viele Spiele auf dem Computer bloß mit einem Xbox-Controller, aber ich bevorzuge die PlayStation-Controller eigentlich. Das heißt, Sachen wie Mount Your Friends sind für mich doch ziemlich schwer, wenn dann plötzlich, ah fuck, Das welches ist dann, das ist Gliedmaß dann ja, habe ich das ist dann ja jetzt? die Schuld des Spiels. Da hast du ja recht. Aber normalerweise würdest du bei einem Multiplattform-Spiel, also jetzt so richtig von Konsole zu Konsole gehen, ja nicht das Problem haben, außer der Entwickler ist ein Vollidiot. Ja, aber okay, das ist schon ein bisschen aufregend, aber nicht wirklich. Da ist es mehr eigene Unvernunft und Selbstschuld. Dann vielleicht das hier. Punkt 4. Lags. Ja. Oh, ich weiß nicht, wo das ist. Bist du sicher? Weiß nicht, ich bin ja hier 3 Sekunden in der Vergangenheit, also ist das alles gut bei mir. Wie ist das? Wie ist das so da früher in der Zeit? War es besser? Das Bier war kühler, hatte ein bisschen mehr Kohlensäure. Also ja. Okay, alle folgenden Punkte, ich will einmal nur kurz durchgescrollt, sind ohne eine Bezeichnung. Ich nenne es einfach weiter so. Punkt 5. Wenn der schlechteste Spieler im Team sich die beste Waffe krallt. Frustrierend. Das ist das Problem bei sehr wenigen Games, wo ich spiele, passiert. Kann sowas passieren? Auf dem Bild, das sie zum Beitrag haben, zeigen sie so ein kleines Kind, sieht aus wie so ein Cabbage Patch Baby, an so einem fetten Stand, an so einer fetten Stand-MG. Und sie ist happy. Okay, Ich habe da das. kein Spiel, wo das passiert. Das ist das Problem. Ja, das ist seltener Ich weiß geworden. nicht, ich glaube, wir Ich spielen in meine, bei letzter Zeit Spielen, ziemlich wo viel du. Rocket League und mich regt immer auf, wenn jemand mir die 100% Boost von der Nase wegschnappt, die ich dann eigentlich haben wollte. Das ist so lächerlich. Christian zum Jetzt, wo wir Beispiel. noch gelernt haben, dass du dich einfach rollen kannst. Das heißt, Ja, du bist eh nicht die Rolle kriege ich verbessern. sowieso nie hin. So viel Okay. zu Probleme mit, dass man einen Xbox-Controller haben muss. Ja. Okay, der nächste Punkt. Yes. Moment, warte, wo waren wir jetzt? Das war Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6. Letzter in Mario Kart werden, obwohl man die ganze Zeit Erster war. Ja. Blaue Schildkröten, Ja. fertig. Ja, Ja, das next. ist auch das Bild, das sie dazu haben. Der Ja. blaue Panzer. Der schwört Next. Freundschaften seit 1996. Okay, Punkt 7. Nicht weiterkommen, obwohl der Weg fast frei ist. Bild. Auf dem Bild Fallout 3. You need lockpick skill of 100 to pick this lock. Die Tür ist aber halb eingefallen. Man hätte so durchs Loch durchsteigen können. Oh, das okay. echt? Ja, da ist eine eingefallene Tür, die du trotzdem lockpicken musst. Ja, die gibt es. Die habe ich auch irgendwann, so eine habe ich auch irgendwann mal gefunden. Also, ich erinnere mich aber auch an Resi 4, wo du dann teilweise an hüfthohen Mauern nicht weiterkamst. Hey, Ja, hüfthohe gut. Mauern sind auch ein Hindernis, ja? Hüfthohe Mauern sind eine hässliche Levelbegrenzung. Hast du Hot Shots 2 gesehen? Da muss man sprengen. 4, 5, okay, dann Punkt 8. Herausfinden, dass man einen wichtigen NPC vor 8 Spielstunden versehentlich getötet hat. Ja, Wo kann das passieren? Dax, also Dark Souls die zum Beispiel. Souls Games. Nichts hindert dich daran, die NPCs umzubringen. Selbstschuld. Nee, sorry, aber es ist dieses. Dark Souls ist ja der Punkt, dass es ein hartes Game ist und man sich mit beschäftigt. Beziehungsweise, du kannst dort nichts umbringen, was nicht wichtig fürs Spiel ist. So ist es nicht. Aber du kannst zum Beispiel, das damals bei Demon's Souls zum Beispiel, konntest du die Händler aus Versehen angreifen und die werden dich dann auch umbringen wollen, wann immer sie dir begegnen. Entweder bringen sie dich um oder du bringst sie um. Und dann hast du keine Händler mehr. Ja, sorry, aber das ist okay. Natürlich werde ich speichern, sobald das passiert ist. Das ist aber völlig ungewöhnlich, weil du hast kaum Spiele, bei denen das der Fall ist, dass du, stell dir mal vor, du verklickst dich und haust den Typen aus Versehen. Was machst du dann? Reloaden. In Dark Souls geht das ja mit den Händlern zum Beispiel auch. Dann sind die Händler einfach tot und kannst nie wieder einkaufen. Ja. So. Du hast erst wieder Zugriff zu dem Händler im New Game Plus dann. Also in der nächsten Iteration des Spiels halt. Aber Oder. das ist der Punkt, da hart zu sein. Das ist so, als ob du sagst, oh, instant zu sterben in einem Ja, anderen aber Game es oder ist sowas. ungewöhnlich. Ja, Es ist in einfach ungewöhnlich. Bethesda-Rollenspielen wie Fallout oder Skyrim oder so ist das zum Beispiel auch so, dass NPCs, so unwichtig sie dir erscheinen mögen, könnten wichtig sein und du kannst sie nicht töten. Die liegen nur Nein, möglich. die Wichtigen kannst du nicht töten, ja. Also ja, okay, sorry, dein Punkt war, dass du nicht töten kannst, ja. Ja. Also ja, es ist ungewöhnlich, aber es ist das, was Dark Souls ausmacht. Ja. Deswegen, das ist so, als ob du dich beschwerst, ja, ich hau mit dem Schwert. Das ist doch doof. Warum würde ich mit einem Na, Schwert hauen? aber es kann ja auch manchmal einfach ein Versehen sein, ne? Hat man Pech. Ja, aber dann speicherst du nicht, oder wie ist das Okay. Speichersystem da? Mit Punkt 9. Das sind Live-Daten. Die synchronisieren sich mit dem Server. Meine ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du einfach neu laden kannst oder die Konsole notfalls schnell töten musst und neu starten musst, damit das nicht passiert. Okay, dann gehen wir mit Ratschlag Nummer 3. Geht gut. Ja. Gut geht immer. Geht gut oder geht the fuck off. Punkt 9 bringt uns zu der Zielgruppe dieses Artikels. Ich glaube, das sind 13- bis 15-Jährige. Nämlich Punkt 9 ist Spielverbot am Tag eines Turniers. Der Text lautet wie folgt: Da vergisst man ein- oder achtmal den Müll runterzubringen und schon drehen die Eltern den Saft ab, schließen die Konsole weg oder greifen zu ähnlich grausamen Mitteln. Next. Ja. Ja. Auf dem Bild ist eine Tastatur, wo auf WASD, Space und Shift Nägel rauskommen. Ich will jetzt ein Real Tournament spielen. Und das war's. Es gibt keinen Punkt 10. Muss... Ja, weil es zwischen 2 und Ja. 3 einen Punkt. Ne Boah, sorry, aber den, von dem du den Artikel hörst, der sollte mal irgendwie sich Okay. ein Word-Programm suchen, was eine ordentliche Aufzählung fertig kriegt. Mal sehen, wie ist denn das? Wir. Nein, keine Namen nehmen, wir wollen nicht verpackt werden. Aber ja, das war bei weitem nicht die Sachen, die einen, glaube ich, am meisten aufregen würden oder sonst was. Nee. Ja, beziehungsweise wir sind ja auch schon längst darüber hinaus, dass man sich da wirklich tierisch aufregen würde bei solchen Sachen. Bis auf Mario Kart. Mario Kart ist absolut frustrierend. Ach, aber einfach Trolle oder so mit Shit. Ich meine, so viel Kram, den man auf TF2 Arschlöcher hat oder sonst was, würde mich mehr aufregen. Ja. Naja, vielleicht kriegen wir irgendwo von dem besseres Material, aber Ah, was das haben war wir denn okay, sonst aber noch? keine gute Liste. Fünf krasse Gaming-Ausraster, 17 Dinge, die nur Shooter-Spieler verstehen. Oder PC Master Race, 20 Spiele, die ihr bis Half-Life 3 gespielt haben solltet. Also bis niemals? 10 goldene Regeln für Videospiele, die jeder kennt, aber niemand ausspricht. Das ist voll ein Kackartikel. Clickbait, Clickbait, Ja, Clickbait, natürlich. Clickbait, klickt hier, klickt da, wir haben Links überall. Wir müssen auch viel mehr clickbaiten. Klickt Hoch, hier für einen runter, gratis Kuchen. Nein, den links, kriegt ihr rechts, nicht. links, rechts, BA, Start. So, sonst, ich hätte mal ein nettes Rätsel für euch als nächstes Thema. Okay. Weil mich von den weiteren Crack-Artikeln einfach so diese Reihe, so die 10 verrücktesten Sachen, die ihr gerade zufindet. Wofür hat ein Colorado-Schuldistrikt gerade 12.000 Dollar ausgegeben? Hatten wir das schon letztes Mal mit der Shooting Range auf der Schule? Nee, das ist nicht. Achso. Dann, 12.000 Dollar. bitte macht 12.000. das im Bildungsprogramm, ist bitte. Sauberes Wasser? Es ist Amerika, Mann. Da hat mich so Sauberes frei. Trinkwasser? In Uganda? So viel Geld gibt doch keiner für sauberes Trinkwasser aus. Oh, PewDiePie kommt zu denen an die Schule. Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht soll das Demonstration von dem, was es denn ausmacht. Wofür haben Sie denn das ausgegeben? Sie haben es ausgegeben für 10 semiautomatische Gewehre, die die Oh. Security Force kriegen soll. Dafür, weil das ist der Distrikt, in dem nicht nur Columbine-Massaker war, was wir erkennen von dem. Wie war der fette Kerl, der die. War es das? Der fette Kerl, der die Filme gemacht hatte, also Columbine und so, Voting for Columbine. Irgendwas mit Moore, nicht Walter Moore. Dennis Moore, ja, keine Ahnung. Also er und sonst noch ein anderes Massaker. Und deshalb sind wir, meinen die, wir sind zu dem Punkt angekommen, wo wir Gewehre brauchen. Und es ist unter der 75.000 Dollar, wo das Board Approval geben muss dafür. Das heißt, dass, ja, die konnten einfach bloß den 10 semiautomatische Gewehr geben. Aber keine Angst. $1.200 pro Gewehr. Keine Angst. Die Wachen mussten ein 20-Stunden-Training durchlaufen beim Sheriff Department, damit die mit den automatischen Waffen rumfeiern dürfen. Ja, hier habt ihr eine Kiste voll Munition, haut mal rein und schießt mal und dann sagt Way to Bescheid. go, Amerika. Wenn Waffen eingebildet Waffenprobleme machen, wir brauchen einfach nur noch mehr Waffen, um die Probleme zu lösen. Ja, die haben halt leider diese Sache, das Einzige, was ein Kerl mit einer Waffe aufhalten kann, ist ein guter Kerl mit einer Waffe. Ja, das ist halt Es ein ist Problem. unvermeidlich, dass du im nächsten Jahr nicht wenigstens zwei weitere Artikel aus dieser Gegend hörst, in der versehentlich ein Jugendlicher erschossen wurde. Oh, Wer ich schreibe weiß, es könnte fünf auf. Trump Ich schreibe kommen. fünf auf. Trump wird jeder Schule eine Waffe geben. Ja, aber dann baut er eine Mauer zwischen den Schulen. Ja. Ja, genau. Mauern um Schulgebäude, ohne Eingänge. Oh, Natürlich, hier Leute. war auch schon Bildung in Für die Trumps Land. 12.000 hätten sie mal lieber Ü-Eier und Bildungsprogramme einführen sollen. In die Ärsche der Leute, die 12.000 Dollar ausgegeben haben. Aber wenn wir zu illegalen Machenschaften und Waffengewalt kommen wollen, Kommst du mal drauf auf wollen wir Portugal? mal über den Film reden? Oder habt ihr noch was? Ich könnte noch Oh, mehr die solche Top Frage. Ten Listen raus. Ich denke, in Zukunft werde ich das immer machen. Eine meiner News wird immer eine Top Ten Liste sein und ich werde euch sie präsentieren. Aha, Das und wird gut. da braucht man von Sven noch eine weitere Bravo. Ja. Oh, das war auch für Sven, liest über Bravo-Artikel vor. Jetzt, Dr. wo wir Sommer. ja Kamera haben, kann es reinhalten. Dr. Ja, Sommer. also, wenn ihr Bravo sehen wollt, spendet Geld an uns. Wir haben unseren Link nirgendwo. So, sonst hier nur ein kleines vorher. Nur ich wollte ja auch bei Verbrechen sind, nämlich ein vermeintliches Verbrechen in Amerika wurde gelöst durch ein verdammtes Fitbit. Aha. Was? Ihr wisst schon, diese scheiß billig Google Watches Smartwatch-Dinger. oder so, Smartwatches, wo du halt oh, für Ja, trainieren und einfach nur Schrittmesser, Pulsmesser und solche Sachen. ja, Ja, halt Bewegung und alles früher Mögliche. genannt Tachometer. Und das war immer das Ding, das man am Fahrrad hatte. Nein, was du zu Fuß mitgenommen hattest, war ein Pedometer. Ja, aber das Aber gab es Tachometer erst am seit Fahrrad. Pokémon irgendwas. Pedometer. Fun Fact: Der Pedometer von Pokémon ist einer der präzisesten, den es lange Zeit gab. Der hat richtig, richtig präzise seine Schritte gemessen. War es gelb oder welches hat das doppelt bekommen? Also der war gelb, aber das war nicht mit Pokémon Gelb gekommen, meine ich. Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, hier der Punkt war dieses, dass eine Frau hatte eine Anklage gestellt, damit, dass sie von ihrem Bett gezogen wurde, geschlagen und sexuell angegriffen wurde. Okay. Und zu der Zeit war sie aber einfach normal am Rumlaufen und ihre anderen Werte waren auch normal. Tja. Also ja, entweder war sie sehr, sehr psychopathisch und hat einen normal durchgehenden Puls gehabt, während sie vergewaltigt wurde, oder sie war eine dicke, fette Lügnerin. Aber das Gute ist, da sie ja das Fitbit scheinbar 24 Stunden am Tag dran hat, kann man ja bei der Verhandlung, wo ihr das gegenübergestellt wird, den Puls messen und daran sehen, ob sie lügt oder nicht. Tja, aber das hast du ständig so. Ich meine, ohne jetzt irgendwelchen Frauen zu nahe treten zu wollen, aber es gibt sie leider wirklich, die Frauen, die ständig irgendwelche Männer ins Fettnäpfchen hauen wollen. Ja, und das ist das Schlimme, weil die machen es für die armen Frauen, die es Da wirklich bringe ich, abbekommen da, haben, ich viel meine, dann, dann, schwerer, sich dagegen zu wehren. da bringe ich mal eben nochmal eine Sache, weil die hatte ich letztens auch mal in einem meiner Blogs gelesen. Es gab auch mal wieder einen Fall von besonders schwerer Vergewaltigung, der sich hinterher als erstunken und erlogen herausgestellt hat. Und zwar anhand der Tatsache, dass der Akt gefilmt wurde von einem Mann. Und die Frau, also das war insgeheim gefilmt worden. Und die Frau hat ihn dann zum Gericht gezerrt, etc. Also alles hier, der Typ hat mich vergewaltigt. Und dann hat er halt den Film rausgeholt. Ja, ich bin uns an irgendwas anderes erinnert, als hier in der Stadt war eine vermeintliche Vergewaltigung stattgefunden. Aber auf einem Platz, der irgendwie dann, das sollte um 19 Uhr oder so gewesen sein, und das ist ein eigentlich gut belaufener Platz, und dann dachte ich mir sofort so dieses, halt, warte. Also es war irgendwie der Punkt, dass die aus dem Bus verfolgt wurde, dann durch den Bahnhof ging, dann hinten durch, da auf dem gut begangenen Platz eigentlich war und dort vergewaltigt wurde. Um 19 Uhr an einem Freitag. So, das Noch klingt nicht schon mal vor dem Wochenende, falsch. Dann war aber das, weil, ja, weil Bus, das heißt, konnte ja das Foto bestimmt werden von dem vermeintlichen Täter. Und sobald das veröffentlicht wurde, hat er sich sofort gestellt und hat gesagt, ja, nee, da war nichts und so. Das heißt, hat sich geklärt und war dann halt falsche Beurteilung. Und das ist einfach schlimm, weil Vergewaltigung ist eine schlimme Sache. Natürlich, egal, ob es am Mann oder Frau gemacht wird. Und das einfach dann bloß so oft und häufig falsch zu rufen, ist das Schlimme. Nur weil du Ja, denkst, ich das ist ja gerade das beweise. Fürchterliche daran. Dann wird das trivialisiert dadurch, dass andere Frauen sich daraus einen Vorteil heraushauen wollen und sind automatisch dann und ziehen automatisch die tatsächlichen Opfer mit sich mit. Ich meine, was soll jetzt dieser Fall mit der Kamera zum Beispiel für eine Bedeutung haben? Soll jetzt jeder Mann insgeheim filmen, wenn er mit irgendeiner Frau ins Bett steigt? Nur Das um ist auch noch sicher nicht zu in gehen. Ordnung, aber hey, Ne? wie willst du dich sonst absichern? Hey, es gibt ja auch diese verdammten Kondome, wo extra immer ein Zettel bei ist, dass dort die Frau unterschreiben soll, dass das alles mit ihrem Einverständnis passiert ist. Das ist auch Das so ein klingt jetzt irgendwie nach, ja, ich habe hier einen Zettel, schreib mal deinen Namen drauf. Nonsens irgendwie. Ding. Nicht, Schlimm ist nicht. auch, dass dadurch die echten Opfer Ja, eben. quasi verunglimpft werden, nämlich dass man ihnen heimlich unterstellt, dass sie sich das alles ausdenken. Ja, das Das ist Problem, das wie halt Risiko das menschliche daran. Gehirn funktioniert. Du siehst 9 von 10 Leuten betrügen oder sonst was, oder du merkst, ah, das war gar nicht so. Das heißt, du verbindest sofort, dass niemals irgendwo einer auch irgendwie damit betroffen wurde. Naja, und Ne? damit du niemandem zu nahe treten willst, willst du pauschal jedem Opfer glauben, auch wenn das Opfer gerade alles erstunken und erlogen hat, einfach nur um sich einen Vorteil rauszuhauen. Also es ist einfach eh alles eine frustrierende Scheiße. Ne. Ja, es ist. Aber stell dir vor, das deutsche Rechtssystem würde funktionieren wie Oh das YouTube-Copyright-System. Du bist mein so Gott, lange Digga. schuldig, bis du deine Unschuld bewiesen hast. Das kannst du nicht, ja, Pech gehabt. Dann wird halt einfach dein Account gesperrt. Hälfte der Bewohner Deutschlands ist einfach mal 3 Wochen immer wieder im Knast und dann raus erst. Tja. Wenn du 3 Strikes hast, wird dein Leben gelöscht. Hey, ich habe bloß mitbekommen, dass Leute, die bloß in einem verdammten Auto über einen Film reden, wie wir es ja gleich tun, verklagt wurden und da einen Strike bekommen haben, bis sie sich gewehrt haben. Das ist lächerlich. Ja. Ja, du kannst ja aus den fadenscheinigsten Gründen auf YouTube alles Mögliche sperren lassen. Ich krieg das ja teilweise mit, wenn ich Deine gestohlenen Videos angucke, die du dich immer noch nicht drum beschert hast? Nee, darum habe ich mich ja gekümmert, das ist ja erledigt. Krasse. Ja, Gut längst für dich. hat's. Ja, kannst du ihm aufhören, meine Videos zu kleben? Nein. Außer meinen Videos. Teilweise, wenn du dir anguckst, es gibt ja viele YouTuber wie H383 oder Hihi oder wie die sich nennen oder Louis Spears oder so, die halt Reviews machen von anderen YouTubern und anderen Sachen und so. Boah, Teilweise ich bin kommen dann alt, ich kenne diese keinen davon. reviewten YouTuber kommen dann an und sagen, mir passt nicht, dass ich in deinem Video bin. Ich sag, habe YouTube gesagt, die sollen das löschen und YouTube löscht das ohne Prüfung, ohne irgendeinen Widerspruch oder so. Du sagst YouTube, die sollen das machen und YouTube macht das, weil das irgendein Ja. automatisierter Prozess ist, der einfach da durchläuft. Und dass da irgendwie ein Mensch da noch Einblick hat. Das ist ja, um weitere Schäden zu vermeiden. Es ist nur eine beschissene Sache, wenn das halt ein False Flag war. Ja, und das kommt viel Dann zu musst du selten. dich ja selber darum bemühen zu sagen, entschuldige, das ist Bullshit, hier ist alles in Ordnung, bitte guck das mal nach und erst dann kann das ja tatsächlich geklärt werden. Aber im Normalfall machen sie lieber erstmal aus, ohne dass mehr Schäden entstehen und warten darauf, dass sich dann der Betroffene meldet, falls tatsächlich er meint, dass es falsch war. Dafür ist doch eine Sache, ich hatte ja rumgeschickt gehabt, bei Twitter oder sonst was links, mit, was ist, einfach bloß vom Nostalgia Critic, wie er darüber geredet hat, und auch eine andere Seite, die damit ist, weil gerade werden Anhörungen in Amerika gemacht dazu, und YouTube hält sich natürlich besonders mit dem, wie es Fair Use interpretiert und sonst was anderes, amerikanisches Recht. Und dort werden gerade Anhörungen gemacht. Und war heute, also vor einer Woche dann, wenn das auf YouTube rauskommt, ein Video, wo er gemeint hat, dass die haben es geschafft, 2 Plätze zu sichern, dass die mit bei den Besprechungen sind, wenn die Politiker dass Reden und die einfach bloß ihre eigene Meinung und wie der Stand ist dazu geben können. Und dass trotzdem noch weiter auf jeden Fall man seine eigenen Empfindungen, was man mitbekommen hat, wie das Urheberrecht missbraucht wurde und so, wie das ganze System halt einfach nicht funktioniert, wie es gerade ist und in welche Richtung es verbessert werden sollte. Nicht in die Richtung, die natürlich die Konzerne wollen, wie, oh, wenn auch nur einmal ein Ausschnitt von unserem Film geklaut wurde, kann Sofort sofort Geld. alle Ausschnitte weg. Für immer. Aber das halt, deswegen, ich weiß, wir sind in Deutschland, nur im deutschsprachigen Raum, aber amerikanisches Recht ändert YouTube. Und wir wollen doch, dass wir das Internet so frei haben, wie wir wollen. Wir wollen Netzunabhängigkeit haben. Wir wollen freie Rederechte dort drin haben. Ja, aber das wollen die Regierungen nicht. Das wollen die Corporations. Ja, aber die Regierung haben zu wollen, was die Bürger wollen. Und wir müssen einfach bloß unsere Stimme lauter rufen, dann wird hoffentlich was daraus werden. Und wenn nicht, dann müssen wir halt bloß Rebellion machen und sonst was. Ich meine, warte, wie war es noch? Wir haben die Verpflichtung, dass die Regierung, sobald die gegen das Grundgesetz verstoßen, umzuwerfen und die haben irgendwie doch mal das Budget oder sonst was zu viele Schulden aufgenommen. Also hatten wir eh das Recht, schon die zu werfen. Also Rebellion! Das hier ist ein Scherz. Tja, Wollte bloß gesagt haben. Staatspush. du könntest jetzt angeklagt werden, dass Deswegen habe ich das als du einen Scherz Hetze gesagt. verbreitest. Ja, Ja, deswegen habe ich das extra mal, man ja, kann dich das ja hätte auch ein. nur im Scherz anzeigen. Oh, dann werde ich bloß Hier, im Scherz Jahre geh mal aus Spaß in den Knast. geknastet. Geh nicht über los, zieh keine 2000 Euro ein. Gehen aber diese Fair Use oder halt Copyright-Sachen und YouTube im Allgemeinen nicht mehr so ganz zusagt. Es gibt immer nur noch Vimeo. Oh ja, oh ja, oh ja. So, aber ich glaube, jetzt sind wir mit den Themen langsam durch. Wir sind Ja, auch doch, schon über die Stunde gebrochen. jetzt können wir über den Film reden. So, also natürlich wieder mal. Hallo, wenn ihr noch nicht eingeschaltet habt oder noch eine Auffrischung braucht, wir hier vom Knackpunkt, wir schauen uns jede Woche einen Film an aus der Liste der 250 besten Filmen der Welt. Und ordne den einen in die Filme, wo er hingehört, weil einfach diese Liste ist absolut wahnsinnig. Was war dort? Terminator soll so weit unten sein? Bullshit. Toy Story soll so weit oben sein? Bullshit. Das geht doch gar nicht. Funny und Alexander ist überhaupt noch drauf? Nein. Funny und Nanny. Ja, das. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir Funny. machen das besser. Wir müssen dazu Perfekt. uns bedanken bei der Community von IMDb, die diese Liste durch wie auch immer auf die Beine gestellt hat. Und wir bedienen uns nur daran. Vielen Ja, weil die ist scheiße. Dank. Hey, Breakfast Club war da nicht drauf und ist, glaube ich, immer noch nicht. Also, fucker. Watership Breakfast Down Club ist ist da auch gut. nicht drauf, glaube ich. Weiß ich Was nicht. nicht drauf? Hast du mal geguckt, bei was für einem Ranking Breakfast Club ist? Also irgendwie, ob es irgendwie kurz unter den 250 Es hockt oder ist so? kurz darunter. Es war, ich glaube, der unterste Film, also es ist ja nach der Personal Rating. Der oberste Film hat 9,2. Der niedrigste Film hat 8,0. Oha. Und ich glaube, es war ein leicht niedriger 8,0 Film oder so. 7,99. Tja, dann machst du jetzt einen IMDb-Account, was du wahrscheinlich schon eh hast, und packst da alle Punkte rein, die du kannst. Nee, ich habe noch keinen, aber es ist, ja, muss mal einer was machen, weil fucking der Frühstücksclub ist so toll. Ist mein Lieblingsfilm. Ich habe ihn dutzende Male gesehen. Das ist auch so ein geiler Spruch von Leuten, die sich aufregen am Stammtisch. Da muss doch mal einer was machen. Wir werden jetzt verdammt nochmal Breakfast Club gucken und bloß hochwählen. Wartet Denn nicht das ist recht so. auf Leute wie ihn. Wartet nicht auf so jemanden. Macht einfach selber den IMDb-Account und votet die Filme hoch, die ihr mögt. Punkt. Wenn wir es Macht's nicht einfach selber. tun, macht es kein anderer. So, aber denn, nämlich diese Woche haben wir uns angeschaut, einen glücklichen hohen Wurf diesmal, die üblichen Verdächtigen. Herr Krakel, Ja. was passiert denn dann so? Ach du Scheiße. Ich habe den Film heute zuerst gesehen und kann mich Ja, da schon nicht sollte wieder doch was erinnern. schreien. Ich hab so viel Zuckerinteresse. Es geht darum, dass eine Gruppe von üblichen Verdächtigen, die alle schon eine kriminelle Vergangenheit haben, LOL. zusammengerottet werden und denen wird ja eine ganz bestimmte Tat vorgeworfen. Ich glaube, es ging irgendwie um eine Waffenlieferung, irgendwelche Waffen, die gestohlen wurden oder irgendein Überfall auf ein Laster oder irgendwas in die Richtung. Und erzählt sich die Geschichte dann aus der Perspektive einer dieser Personen, die einen leichten körperlichen Makel hat, nämlich dass der eine Fuß immer so nach innen geneigt ist. Und die erzählt dann halt so, was so passiert Und ist. irgendwas mit der Hand, weil Greif Ja, dauert danach. also Ja, Hand, richtig. er hat eine leicht paralysierte Hand und hinkt auf einem Fuß. So, und er erzählt halt immer so ein Stückchenweise so die Ereignisse. Ihm wurde Immunität versprochen, dadurch, dass er auspackt und erzählt, was genau passiert ist. Also, es ist ein verschachtelter Film. Erstmal war das Stück, wo halt einfach bloß der Flashback war, also die Rückschau davon, dass scheinbar dieser Haufen von Verbrecher, einfach bloß weil sie die üblichen Verdächtigen sind, zusammen ausgefragt wurden bei einer Gegenüberstellung und dann im Knast waren für eine Nacht. So, dann deshalb passierte was anderes und das erfährt man dann aber im Nachhinein von einem der Kerle, der einfach bloß absolut freigesprochen ist, weil der wie Teflon oder so ist, der kann nicht behaftet werden, der hat irgendwas versprochen gekriegt und das absolut rauskommt, wegen, wer weiß, Beziehungen oder sonst was. Er wollte Und aber nicht wie ins Detail gehen, der weil er keine Ratte ist. Er hat ja immer darauf gepocht, dass er keine Ratte ist, bevor er dann alles ausgespuckt hat. So. Jedenfalls, während er da halt so sitzt in diesem Raum mit den Polizisten und halt so stückchenweise halt Informationen preisgibt, siehst du immer Ausschnitte von anderen Situationen, die gerade in dieser Zeit passieren. Wie zum Beispiel ein anderer FBI-Agent, der auf einer ganz ähnlichen Fährte ist und dann so langsam diese beiden Storylines sich irgendwie verschmelzen, so nach der Hälfte. Also, das ist der einzige Punkt, jetzt sollen wir einfach anfangen. Also erstmal, wie habt ihr den Film gefunden? Richtig gut. Ich Ich muss fand zugeben, den ich habe ihn zum Film. ersten Mal gesehen. Ja, ich auch. Und ich habe den Film auch sehr gemocht. Hat so ein bisschen Moment gebraucht, bis er mich gefangen hat, weil zu Anfang das so ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn Filme so Momente vorgreifen und so häppchenweise anfangen. Und erst dann merkst du den kompletten Verlauf des Films ja tatsächlich. Aber ansonsten war der richtig cool. Also ich mochte ihn auch. Ich hatte bloß das Kleine, weil es ist ja einer der so hoch angesiedelten Filme und ich habe den nicht so dort empfunden. Das Problem war einfach, ich habe den Film nie gesehen gehabt, nicht im Ansatz in der Zeit, wo er rauskam. Und seitdem sind sehr viele Filme gekommen, die natürlich wahrscheinlich sehr viel von ihm geklaut haben oder als Hommage davon. Weil alleine Scary Movie hat ja auch schon ein gutes Stück von dem Ende sich genommen. Und so, deshalb ist das Problem für mich einfach bloß dieses, ich habe viel daraus schon woanders gesehen und es hat nicht so viel Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist halt bloß das Problem, was halt ist, wenn man in der falschen Reihenfolge die Filme guckt und nicht, wo sie Sind wir schon in reinkommen. der Spoiler-Ebene? Noch nicht, aber jetzt wollte ich sie gerade anfangen. Das heißt, ab jetzt sind Spoiler, Vorsicht, Spoiler. SPOIL. Jetzt abschalten, Film gucken, dann hier wieder Spoiler. reinschalten. Spoilers! War das richtig rum? Ich glaube Ja. Sultan. ja. Hi, mein Name ist Jeff. Jeff! Okay, ich mochte, also ich, ab irgendeinem Punkt in der Erzählung war ich mir definitiv sicher, dass dieser Kaiser Soße. Soße, Kaiser Soße. Kaiser Soße, genau, Kaiser dass dieser Soße. Kaiser Soße, ich war mir ziemlich sicher, dass es dieser Keaton ist. Eben weil der von allen irgendwie als der fähigste oder berüchtigste da rauskam. Da habe ich mir Dann gedacht, muss der dir muss das in die Ende ja richtig Durchstehen. gefallen haben. Ja, das Ende hat mir richtig gefallen. Mir nämlich auch. Ich hatte erwartet, dass halt Kaiser Soße irgendeiner von den besonderen, also entweder Keaton ist oder wer anders. Aber ich war mir nicht sicher bis zu dem Punkt, wo dann das Ende dann erläutert wurde. Also der ganze Kampf auf dem Schiff und nach werden die einzelnen Gruppen wieder erschossen. Und ich fand das so cool, dass das immer noch alles richtig dargestellt wurde wie hieß der Krüppel? Wirbel, oder? Bubblekind, Genau, ja. Wirbel. Weil Wirbel das ja alles immer noch so erzählt hat und die Szenen auch genauso dann noch porträtiert wurden im Film. Du hast ja gesehen, wie Wirbel dann da panisch rumrennt und sich ranschleicht und alles beobachtet und ja erzählt, wie er gesehen hat, dass Keaton von diesem Kaiser Soze erschossen wurde. Und das hat mich dann ja so, okay, wer ist der Typ jetzt tatsächlich? Ja, mein Problem war die Sache, ich habe halt leider schon aus Popkulturgründen oder aus anderen Sachen, Artikeln, wie es beschrieben wurde oder sowas, mitbekommen gehabt. Ich hatte mich ziemlich ferngehalten, weil ich mir dachte, irgendwann gucke ich den mal an. Aber ich habe schon gewusst, dass einer dieser Gruppe der Kaisersoße ist. Das habe ich aber auch sofort vermutet. Und ich hatte aber gedacht, der so seltsam geredet hat mit dem Akzent, den hatte ich lange darin. Fenster. Fenster, Leute. dieser nuschelnde. Ja, der dachte ich, weil meine Fresse, keiner kann so reden, ohne dass er das absichtlich als Was Anmerkung mich hat. richtig geflasht hat dann am Ende, wo er verbal da. Erstmal allein, dass der alles aus verbal sich gesprochen ist und der verbal heißt. Heißt verbal. Das Aber ist schon ja, mal der Film super. ist also ein paar Leute, die halt einfach, die sind zusammen dann in der Nacht dort drin. Irgendwie einer wird auch absolut ruiniert, weil er hat versucht, legitim zu gehen, aber dann bei einem Geschäftsessen, was richtig wichtig war, kam die Polizei und ja, wir nehmen dich fest, weil du halt einfach ein Dreckskerl bist. Ja. Und es wird auch so einfach Das. offen gesagt, so ja, es wird vermutet, dass er das und das verbrochen hat. Ja, also es Und war richtig, hat ihn gefickt. es wurde ja auch erwähnt, dass das Leute sind halt, die nicht anders können, die immer zurückfallen werden. Und Keaton hat ja versucht, sauber zu werden, hat es aber dann letztendlich nicht hinbekommen, weil ständig wurde er irgendwie, ja komm, das machen wir jetzt so und so, dann klappt das schon. Nur dieses eine Und Mal, das ist wie ein Kick. hatte sich jedes Mal wieder mitreiten lassen, diesen Job zu erledigen. Ja, und also es geht um diese Leute, die dann im Knast in der Verwahrungszelle, wo sie bloß über Nacht bleiben, weil sie nicht richtig angeklagt werden können. Und es war auch eine Gegenüberstellung bloß wegen der Stimme. Und das heißt, das kann eh jeder verdammte Anwalt einfach bloß widersprechen, wie sie wollen. Das heißt, die kamen dann frei und haben sich gedacht, ey, fick die Scheißleute, wir machen jetzt erst recht was Illegales deswegen oder so. Wir als Gruppe. Dann hat sich die Ragtag-Bande zusammengeschlossen. Und Verbal hat ja gesagt, die lassen mich nur mitmachen, wenn du auch mitmachst, Keaton. Und da zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, dass Verbal dieser Kaisersoße ist. Nee, gar nicht. Sondern da denkst du echt nur so, ja, er ist so ein kleiner Smalltimer und er möchte gerne mit den großen Jungs mitspielen, aber die lassen mich nur, wenn du mitmachst. Aber im Endeffekt Ja. braucht der Kaisersoße Keaton für, und damit sein Plan funktioniert. Ja, weil Die lassen mich nur mitspielen, weil ich Infamous 2 Keaton. bin und schon eine Maske habe, die toll ist. Ja. Keaton ist ja berühmt-berüchtigt. Und deswegen war er ständig so der Mittelpunkt des Geschehens, während dann Verbal sich im Hintergrund halten konnte. Ja. Also die machen den ersten Tag, dann machen die noch weiter, gehen in die nächste Stadt oder so. Währenddessen zerbricht die Beziehung von Keaton Oh, die war so gut. und alles. Also wieder, Schade was noch. ich sagen wollte, was mich am Ende richtig geflasht hatte, ist, dass viele Schlüsselelemente, viele, ich nenne sie jetzt mal NPCs aus seiner Erzählung und so, oder viele Fakten und Tatsachen und Situationen aus der Luft gegriffen sind Ja. von Dingen, die er in diesem Polizeibüro gesehen hat. Ja, er hat die Pinnwand studiert und hat dort Begriffe einfach genommen und die dann so natürlich in seine Erzählungen eingesponnen, dass sie halt real klingen und glaubwürdig klingen. Ja, und das ist Der das ganze Name Problem, deswegen, was wirklich Kobayashi. passiert ist. Ja. Zum Beispiel der Name Wer weiß. Kobayashi von einem der Charaktere war der Hersteller der Kaffeetasse gewesen, den er gekriegt hat und so. Und das war ziemlich cool gemacht. Vor allem als dann der Agent nachher gemerkt hatte, woher die Briefe alle kamen. Ja, aber dann leider ein kleines bisschen zu spät und der geht, Sergeant Doofy verschwindet in seinem Rennwagen. Special Officer Doofy. Und dann dieser schöne Moment, wo Wirbel dann das Gebäude verlässt, aufhört zu humpeln, seinen Arm ausschüttelt und in den A Wagen einsteigt und wegfährt. Ja. Aber sobald die Szene anfing, auf die Füße zu gucken, habe ich schon erwartet, dass es sowas wie bei der Scary Movie war. Und ich muss wirklich sagen, aber die haben sich wirklich Zeit gelassen damit, dieses, das ist Ja. einfach bloß normaler Gang, normaler, naja, verkrüppelter Gang, so leicht schiefer Fuß, schiefer Fuß, schiefer Fuß, schiefer Fuß und langsam ein bisschen gerader der Fuß, gerader Fuß, normaler Schrittgang, von der Hand geht das weg und so. Also ich finde auch, der Schauspieler hat eine relativ gute Leistung. Also ich fand die alle eigentlich ziemlich Er ist auch interessant. sowas von Also unterschiedlich. ich fand die Charaktere alle waren gut gemacht in ihrer Rolle und auch der Wirbel war halt richtig cool als die stille Maus im Hintergrund, die eigentlich nichts verbrochen hat und dann eigentlich der tatsächliche Obermacker ist. Also ich habe wirklich bloß das Problem damit, dass ich halt zu viel gefühlt damit mitbekommen habe über andere Wege, dass ich es nicht wirklich frisch den Film ansehen konnte. Ich habe jetzt nicht 100% drauf geachtet. Ich mochte eine Comedy-Szene, die drin war, nämlich wo sie die üblichen Verdächtigen halt eingesammelt haben. Die kam recht früh. Und da war ja dieser Mechaniker Heinzi. Und den hatten sie ja halb auf Knien unterm Auto erwischt. Und dann sagen die so, ja, Als sie wie erstmal willst du sagen, das? so hier, wir sind die Polizei, seufzt er ja erstmal und greift Genau. unter den Wagen. Als, und die anderen denken schon, jetzt zieht er erstmal eine Knarre und Und kommen alle dann alle flippen aus. schön so hier, Hände auf dem Rücken und so, und er holt sich einfach nur ein Tuch und. Ich musste lachen ein bisschen, es ging Ja. nicht anders. Wie die sofort triggert waren. So, boah, kannst du nicht. Ja, es war eh eine seltsame Bande und auch dieses Ganze, wie alle noch am Stalken waren, als der eine und mit seiner Anwaltfreundin versucht hat zu reden, nein, nein, alles ist okay. Oh, dann, nein, nee, heute wurde ich wurde ruiniert. Und alle anderen sitzen bloß am Glotzen. Hey, willst du nicht doch mitmachen? Ah, du siehst aus, als ob du Hilfe brauchst. It appears your group has no magician. Care to join us? It's a noble quest. Okay. Danke, Yeah, Magellan. Magellan. I'm Ich sorry. muss sagen, so im Großen und Ganzen war der Film recht stimmig. Ich mochte jeden einzelnen Charakter in seiner Rolle und Story war auch interessant. Das haben sie auch perfekt rübergebracht, wie Virgil ja der Kaiser ist, obwohl sie es die ganze Zeit so angedeutet hatten, dass es Keaton ist. Das hat mir besonders gut gefallen, dieser Twist im Twist noch. Mich hat es Nicht nicht wirklich mitgerechnet. getwistet. Ich war ziemlich sicher, dass es nicht war, weil halt ich wusste, dass es einen Twist gibt. Und ich meine, der Film ist ja jetzt nicht unbedingt allzu aufwendig gedreht. Er ist ja auch von 95, also hat halt nicht zu alten, aber ein gewisses Alter. Und naja, ich fand, das war optisch auch ganz in Ordnung. Aber ja, das ist ein Punkt, weil bei manchen Filmen hast du den Bruch, dass mittlerweile, ah, die Technologie hat sich verändert und sonst was, aber bei dem ist es trotzdem noch ziemlich so, ja, so ziemlich dreckig Verbrecher oder so, ja, läuft genauso ab. Vielleicht mit ein bisschen mehr mit Handys, aber nicht viel. Ja, also man merkt den Film im Alter an, aber es passt halt zu der Zeit, auf alle Fälle. So, dann also, uns allen geht gut, das ist ein toller Plot. Wir hoffen, dass wir nicht den Leuten das gespoilt haben, aber Ja, wer hey, jetzt noch ihr habt. zugucken wollte, die Spoiler. Ja. So, hier haben wir unsere Liste. Dun, dun, dun. So, wo wollen wir das denn einordnen? Magst du dir die Mühe machen, Zahlen davor zu schreiben? Nö. Ach, okay, weil du es bist. Dankeschön. Das macht es einfach einfacher, die Position zu bestimmen. Als ob wir eh bei Finny und Alexander das dann runter einordnen würden. So, das sind unsere aktuellen Standpunkte. Natürlich immer noch auf Platz 1 Wild Tales. Wo würde ich das denn einordnen? Ja. Okay, ich habe meine Zahl. Habt ihr eure Zahlen? Denke Ähm, auch. ja, ich habe auch meine Zahl. Und du, Ansgar, auch schon eine gefunden? Okay, Marek, wo hast du denn deine? So. Ich mochte das Ende vom Film sehr, aber ich muss ehrlich sagen, es hatte mich nicht so gepackt, und das wirst wahrscheinlich du nicht verstehen, Christian, weil ich weiß, dass der Film dich nicht so interessiert hatte wie mich. Es hatte mich nicht so sehr gepackt wie Memories of Murder, wo ich dann den Film immer mehr mochte, je länger ich ihn gesehen habe und der Schluss mir richtig gefallen hatte. Deswegen würde ich ihn hinter Memories of Murder setzen. Also auf Nummer 7. So, das war mit 7. Ansgar, wo hast du? Ich muss sagen, Marek hat das so sehr gut zusammengefasst, wie ich das auch ungefähr sehe. Er war besser als Reservoir Dogs, aber Memories of Murder hat mich doch besser, doch mehr gepackt. Ich hätte ihn als die neue Nummer 7 eingestuft. Interessant, weil ich habe ihn auf die neue 5 angesetzt. Oh. Niemand fasst Toy Story an. Der Film bleibt, wo er ist. Ich habe eine Das heißt, wir haben alle neue Nummer 6 durch, oder? Das heißt, wir haben 6,33. Was? Nee, kann nicht. Ja doch. Ja. 6,33, weil 7, 7. Das heißt, es bleibt Ungefähr. doch hinter Memories of Murder, sind bei The Usual Suspects dort angekommen. Dün, dün, Jetzt musst dün. du die Zahlen aber auch korrigieren. Als ob. Nein, das bleibt jetzt so. Ansgar wollte So, erzählen. was wir korrigieren können, ist nämlich, wir brauchen einen neuen Film, den wir uns die nächste Woche angucken. Und dafür haben wir einen schon ausgekoren, der das würfeln soll. Ansgar, So, oder? Ansgar, Ja, tu jetzt nichts Falsches. ich sage voraus, dass ich über 100 würfel, definitiv. Oh. Das ist eine Ansage. Ja, aber ich habe letztes Mal so gut das vorher gesagt. Das könnte jetzt schief gehen. Ich hoffe also, dass ich gut würfel. Okay, schauen wir mal. Oh, Ja. 249. Oh. 249. Das Wir ist kommen. natürlich interessant, weil wir machen das ja mit, wir haben ja nicht eine Liste, die gleich bleibt, sondern wir nehmen immer die aktuelle Liste und berücksichtigen nur, falls wir denselben Film würfeln. Ja, ich habe jetzt noch mal ganz frisch aktualisiert und es ist trotzdem Tropa de Elite. Ja. Das könnte halt ein Film sein, der tatsächlich jetzt so aus Versehen reingerutscht ist oder vielleicht gar nicht vorher in der Liste drin war oder erst vor kurzem runtergestuft wurde und so. Aber das Ein ist jetzt da, wo 2007er Film. das sieht nach einer Che Guevara-Dokumentation aus. To take down Die. drug dealers, criminals before the Pope comes to Rio de Janeiro, Brasil. Okay, klingt schon mal interessant. Okay, also Drogen, Rio, Dreckigkeit, yeah. Action, Crime, Drama, Baby. Ja, das Das könnte ist. mal ein Actionfilm sein. Wir haben länger nichts mehr gehabt, weil ich muss echt sagen, diese Liste ist ein bisschen sehr voll mit diesen ganzen Drama und sonst was Filmen. Ja, Leute lieben Drama einfach. Ja, Jeder Dramen ist berühren das halt auch. meistens Leute und das hinterlässt einen Eindruck. Ja, aber manche dieser Filme berühren mich dort, wo ich es niemals einen sagen kann, höchstens vor Gericht bei einer Puppe. Okay. So, aber Interessant. 249, vor ein paar Wochen war da Akira. Danke, Ansgar, dass du zu spät bist. Akira war mal in der Liste drin. Ja. Der ist irgendwie Oh. immer wieder im rein raus am Schwanken. So Ja, eine An-Aus-Beziehung. deswegen ist so der Rattenschwanz der Liste so interessant, weil er im ständigen Wechsel ist. Ja, wir haben Tropa de Elite. Und das sieht echt aus wie einer, der gerne Che Guevara sein möchte. Ich nur das Cover. Shagadelic. Shagadelic. Shake your tail feather, meinst du? Tja. So, aber sind wir Oh, langsam Kuba am Ende A. angekommen. Marek, möchtest du ihn grüßen? Weil ich weiß, dass wir dich nirgendwo finden können. Ja, das ist auch ganz gut so. Nein, man könnte, Nee, oh, nee, man Marek. könnte. Marek, entschuldige, wenn ich unterbreche. Marek ist Knackpunkt Exclusive. Genau. Nur hier. Vielleicht nicht nur hier, aber man findet mich nicht überall leicht. Und das ist, finde ich, auch in Ordnung so, da ich keinen Ja. Bedarf an einer größten Online-Präsenz habe, außer Knackpunkt. Ja, aber wenn wir berühmt sind, hörst du auf, oder? Ja, dann spalte ich mich ab und werde zum Underdog. Oh, da machst du doch Agro-Podcast für dich alleine, wo er uns zerreißen will. Finde ich gut. Oh yeah, darauf Liebe freue ich mich deine schon. Hater, sie machen dich berühmt. So, aber das heißt, du möchtest kein Grüßchen, du möchtest bloß ungesehen werden. Dann gehen wir doch mal rüber zu Herrn Krakel. Wo findet man dich denn? Ja, also ich wie immer ungefragt im Internet unter Krakel Comics und da gibt es auch Links, wo ich ab. Christian, was machst du da? Achso, auf krakelcomics.com findet man mich auch ab und zu, ja. Ansonsten mache ich auch Streams. Da gibt es einen Link auf der Seite direkt zum Streamportal Twitch, auf Twitch. Und wenn ihr mal reinschaut, bin ich nett. Jo, und uns findet ihr auf knack.net, Knackpunkt auf der Knackpunkt auf Twitch und sonst haben wir natürlich auch noch ja den Delfin. Hallo, Delfin. Hallo. So, sonst auch auf YouTube als Knackpunkt oder Knackpunkt Gaming vom Sven. Und ja, alles Mögliche, was Knackpunkt im Wort hat, ist wahrscheinlich unseres. Aber besucht uns auf knack.net, da findet ihr es garantiert. Und sonst schaltet nächste Woche ein. Ciao! Tschüss. Ciao.